Hola, Schatzi, mach jetzt auf die Knöpfe, du warst die Wort. Schatzi, aussieh mit die Depp, die Nudel ist noch hart. Ich bin auf der Hitten und ich bin auf der Pirsch. Ich brauch dich gar nicht bitten, trink mal schon ein Fleisch. Und während wir so schitten, leben deine Lippen. Also zamm, stoß mal an und dann kommt die Talfahrt. Schatzi, mach jetzt auf die Knöpfe, du warst die Wort. Schatzi, ausziehen mit die Decke, die Nudel ist nur Wort. Ich weiß genau, wie verrückt es ist, dass du in mich verliebt auch bist. Und ich öffne dir die Türe, wo ich dich galant verführe und dich zärtlich berühre. Wenn ich dich in mir spüre, süß als Konfitüre, dann schwör ich heiße Schwüre. Hey Baby, ich werd dich immer lieben, hier auf Wolke 7, also hier geblieben. Auf Wolke 7 werd ich dich immer lieben. Schatzi, mach jetzt auf die Knöpfe, du warst die Wort. Schatzi, aussieh mit die Depp, die Nudel ist noch hart. Schatzi, mach jetzt auf die Knöpfe, du warst die Wort. Schatzi, aussieh mit die Depp, die Nudel ist noch hart. Schatzi, mach jetzt auf die Knöpfe, du warst die Wort. Schatzi, aus dem Mittel, die Nudel ist noch hot.